www.radiopopcorn.de. Ladies und Gentlemen, es folgen die Unglaublichen, die Besten, die Schönsten, die Sexiest Moderatoren. Stefan und René. Hallo und herzlich willkommen zur 80. Ausgabe des Blogpunkt über Punkt im Podcast. Ich bin der René. Und ich bin der Stefan. Und du bist die Maren. Ja, Maren ist auch wieder dabei und der Enrico auch. Auch wieder? Hallo. Die waren doch noch. Lauter sagen, ja, hallo. Ja. Nee, die waren doch noch nie hier. Nein, aber die werden bald dabei sein. In einem Black Story Podcast. Richtig. Die haben wir nämlich mit aufgezeichnet. Wir sollen doch nicht immer Werbung in unserem Podcast für den Black Stories Podcast machen, sondern andersrum. Wir werden auch gut bezahlt dafür. Der Black Stories Podcast hat fast doppelt so viele Zuhörer. Ja, macht doch nichts. Ja. Okay. Vielleicht muss ich dich mal auswechseln, vielleicht haben wir dann auch wieder mehr zu. Du weißt ja, dass wir... Eine ganz besondere Folge. Wir sitzen erstmal wieder völlig woanders. Ja. Ich weiß gar nicht, wo wir hier sind. Wir sind hier, dürfen wir das sagen, wo wir sind? Ja, ne? Sollen wir es googeln? Wir sind in Altlandsberg heißt es. Altlandsberg. Das ist schon gar nicht mehr Berlin. Nein. Wir haben uns aus Berlin rausgewagt. Genau, wir sind zum ersten Mal in Brandenburg. Wir haben eigentlich, haben wir nicht gesagt, wenn wir außerhalb Berlin fahren, dann müssen die Fahrkosten von dem übernommen werden, wo wir aufzeichnen. Ich bin mit Auto hier, Benzin ist nicht billig im Moment. Du bist nur der Einzige. René kann nicht Auto fahren. Natürlich, ich habe einen Führerschein. Ja, aber du bist gefahren letztes Mal vor 15 Jahren oder so. Ich trinke auch Alkohol. Jetzt habe ich gleich... Lass uns erstmal zu unserem Getränk. Ja, genau. Weil mit trockenem Mund spricht sich immer so schlecht. Ich habe. Getränk aus Tuben, das ist ja. Getränk aus Tuben, genau. Und zwar anzugucken unter www.squeeze.at. Squeeze. Oh, österreichisches Produkt. Genau, ein österreichisches Produkt. Müsste man am EAN-Code auch erkennen. Ist ja gar keiner drauf. Okay, auf jeden Fall aus Tuben. Ich würde sagen, ich trinke Caipirinha. Stefan, Alkohol oder nicht? Hast du er fährt Auto. Genau, Maren passt hatten wir bereits erwähnt. Maren, du wolltest und Kirsch haben. Autoschlüssel. Kirsch? Kirsch. Cool. Hey, Stefan, jetzt haben wir noch Apfel und Pur Energy Drink. Also es ist ein Energy Drink. Maja, Pur Energy. Okay. Enrico, willst du einen Apfel oder lieber hier mit Alkohol? Aber das ist genau das Richtige für mich. Alkohol? Wobei ich aber sagen muss, der Hersteller von diesen Dingern muss, glaube ich, nicht den Umweltpreis gewonnen haben. Warum? Das Plastik? Weil das jedes Mal, da ist ja ein Getränk eigentlich und ist die Verpackung eigentlich sieht aus wie... Wie eine Creme so oder so, ne? Wie eine Duschgel. Creme. Oder wie ein Duschgel. Ja. Oder wie... Oder Ich würde sagen, wir stoßen erstmal an. Wertvolle Inhaltsstoffe, Konzentration und Durchhaltevermögen. Just feel it. Genau richtig für mich. Ja. Am besten eiskalt genießen. Ja. Dann würde ich sagen, aufmachen und dann stoßen wir mit an. Ja. Muss ich das schütteln vorhin? Nein, schüttel es am besten nicht. Hey Maren, erstmal anstoßen. Ja, Maren hat gerade. Du beißt oben die Tube ab. Ja, ist wie bei der Zahnpasta. Also mal gucken, ob wir das mit dem Anstoßen hinkriegen. Prost. Prost. Und dann würde ich sagen, auf Ex. Nee, ein bisschen viel. Wie viel Milliliter sind hier drin? 200. Okay. Ja. Boah, aber lässt sich gut trinken. Caipirinha, ist ordentlich. Für unterwegs, da wirst du bestimmt in der S-Bahn blöd angeguckt, wenn du deine Tube trinkst. Ja. Und, was ist denn dein? Du hast Lemon irgendwie, ne? Was ist das? Gin? Gin? Aber ich finde das mal eine ausgefallene Idee und das Design ist auch nicht übel. Sieht auf jeden Fall wahrscheinlich mal sehr interessant aus, wenn du in der U-Bahn mal deine Tube auspackst. Warte mal, kannst du die jetzt umdrehen und hinstellen, wenn du zuschauen? Ja, kannst du dir das Bad stellen jetzt. Wieder verschließbar. Ist besonders gut, sag ich mal, für Alkoholiker oder sowas, die ihre Getränke gerne verstecken. Das kann man so ein Badregal einfach mal so reinstellen. Ja, die sind echt auch... Ist auch für Kinder? Nee, das ist doch, du hast doch nicht alkoholisches Getränk. Ja, aber so Energy. Ach so, ja, okay, das stimmt. So aller ein bisschen, ich will es nicht sagen, aber so wie Red Bull. Tube Drinks. Ja, wir kennen ja, wir hatten ja auch mal Rhinos, ne? Rhinos hat uns ja mal eine Zeit lang... Die Frage ist, was kostet so ein Ding? Weißt du das? Das habe ich jetzt nicht recherchiert. Also ich habe es mir auf der Seite nicht abgeschrieben. Weil das wäre der wichtigste Also Punkt squeeze.at. Mit euren Recherchen? Ja, was kostet die Welt? Nee, nein, es ist, also ich glaube, es waren unter 20 Euro pro Tube. Aussehen tut es auf jeden Fall mal nicht günstig. Nee. Zeig mal so. Es sieht schon rum, weil. Also von der Aufmachung her ist es schon. So, jetzt lasst uns darüber nicht diskutieren, wir haben ein paar andere Themen noch. Die Bundeskanzlerin hat übrigens Urlaub nächste Woche. Die hat Urlaub nächste Woche? Ja, ich auch. Fährst du mit dem Dienstwagen, oder? Nee, die fährt wahrscheinlich. Das sind andere. Ich glaube, mit Dienstwagen werden jetzt wenige Leute fahren. Der ist angemeldet, Mann. Der. Geht ja noch um die Versicherung. Ja, ich... Ah, der ist doch wieder da, der Dienstwagen. Ja? Ja, haben sie gefunden. Haben sie gefunden? Und war ja nicht geklaut, wa? Ne, die haben doch, haben die nicht eine Anzeige in die Zeitung gesetzt, liebe Diebe, bitte meldet uns den Kilometerstand für die Steuererklärung? Ja, genau. So wird es gewesen. Ich finde gut. Ich wollte noch mal kurz auf eine Sache zurückkommen. Letzte Sendung habe ich was von einem 1.000-Euro-Schein erzählt. Ja. Wer von euch hat schon mal einen 1.000-Euro-Schein in der Hand gehabt? Ich habe keinen 1.000-Euro-Schein. Sehr gut. Geil, Enrico, nee. Sehr gut. Also, ja, ich hatte was von 500-Euro-Schein. Also okay. War die doch ausgedacht, die Geschichte? Die Geschichte war völlig ausgedacht. Nein, ich habe gesagt, ich habe den Schein nicht erkannt. Es hätte ein 1.000-Euro-Schein sein können. Aber es gibt keine 1.000-Euro-Scheine. Und ich möchte nicht nur diesen Fehler korrigieren. Ja, einer und dann war es falsch, Geld. Na, weiß ich nicht. Ist auch wurscht. Ich will den Fehler jetzt korrigieren und möchte auch noch zusätzliche Infos über Geldscheine jetzt rausgeben. Eine Richtigstellung. Na, jetzt bin ich gespannt. Jetzt pass auf. Sind ja alle geschult. Was ist auf den Geldscheinen abgebildet, auf den Euro-Noten, Banknoten? Was ist da drauf? Auf den Banknoten. Nein. Bild. Als berühmte Persönlichkeiten? Waren das die? Waren da berühmte Persönlichkeiten? Sind da Menschen drauf? Oder Gebäude? Gebäude sind doch da drauf. Genau. Es sind immer Gebäude drauf. Und zwar, ich habe es recherchiert. Aus jedem Euro Land eins. Ne? Nein, auch falsch. Nee. Es sind fiktive Gebäude, die jeweils eine Epoche darstellen. Eine Kunst, wie heißt das? Kunstgeschichtliche Epoche. Und dann können wir ja mal, wir gehen die mal durch. Ne? Ich glaube, es ist Brandenburg, du hast auch dabei. Nein, das ist nicht. Weil es fiktiv ist. Genau, fiktiv, das ausgedacht. In Wirklichkeiten. Fiktiv heißt übrigens ausgedacht. Ja. Ich weiß jetzt genau, warum du das jetzt gesagt hast. Ey. Das ist ein gutes Stichwort, da habe ich nachher noch ein Thema. Ja, merk dir mal, fiktiv, ich schreibe mir das mal auf. Stefan, fiktiv. Wird das jetzt mit Zika geschickt oder mit Zika? Ey, so. Wer hat Alkohol getrunken? Schön, jetzt sind wir echt explizit. Ich habe keinen Alkohol. Egal, 5-Euro-Note. Welche Farbe hat die 5-Euro-Note? Mal gucken, wie weit ihr kommt. Ich weiß es. Die ist blau. Okay, blau. Es ist ein Grau. So. Ja, so grau-blau. Also, genau. Und was ist drauf? Welche Kultur? Es ist vor dem 11. Jahrhundert die Antike und Klassik. Auf welchem Schein? Ja, sehr gut. Hol mal, hast du 200? Nee, den 200 lass mal drin, den kommen wir gleich. Lass mal dann stecken. Den 500er, den kannst du gleich reinlegen. Ja, fürs Grillen. Du kannst zum Grillen und mit reinlegen. Kannst den Sprit ab. 5-Euro-Schein. Da haben wir ein Gebäude aus der Antike und Klassik. Stefan hat mal jeden Geldschein mitgebracht. Ne, man sieht es hier. Mhm. Jetzt Portemonnaie nicht rausholen, wenn ihr in der U-Bahn in einem Problembezirk sitzt. Ja, obwohl 5 sieht Euro. Sieht aus wie das Brandenburger Tor. Ja, genau. Ist Antike und Klassik. Klassizismus, Brandenburger Tor. Passt. Echt, ja? Wobei das nicht aus dem 11. Jahrhundert ist, muss man auch dazu sagen. Ja, auf dem 10-Euro-Schein sind wir dann vom 11. bis 12. Jahrhundert. Der 10-Euro-Schein hat welche Farbe? Rot, habe ich nicht. Genau. Und das ist Gotik. Gothic. Genau. Gothic. Wir nehmen nur 10 Euro. Ey, wir nehmen hier nur 10 Euro Scheine. Edel Gothic. Bist du denn für Alter? Hast du schon schräg angeguckt, wenn du 5 Euro Schein rausholst? Der 50 Euro Schein hat? Welche Farbe? Der ist so. Stefan, habe ich in deinem Portemonnaie auch gesehen? So nee, 20 kommen wir erstmal. Ach, 20 haben wir noch nicht. Entschuldigung. Gothic. 20? Du hast 10 Euro, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. 11. bis 12. Jahrhundert hättet ihr sofort sagen müssen, das ist doch nicht Gothic, das ist Romantik. Also Rot, Romantik, hast du sogar. Warum hast du nicht gesagt? Ja, echt. Gut. Ich habe nichts mit Romantik am Hut. 20-Euro-Schein, Stefan, war blau. Blau, und da ist drauf? Das ist jetzt Gotik. Sieht aus wie so eine alte Kirche oder so eine Fenster. 13. bis 14. Jahrhundert, ja, Gotik halt. Man sieht hier diesen Rundbogen auch. Ja, ne? Das Gotik ist, ist mir doch egal. Ja, 50-Euro-Schein, welche Farbe? Also beige, also so orange. Orange. Ja, also im offiziellen Gebrauch wird sie als orange bezeichnet. Die werden immer größer von. Und das ist die Renaissance, ja, die werden größer, je richtig. Je größer die Zahl, je größer der Schein, oder? Ja, und natürlich, damit sie raufpasst. Ach so, ja. Ja, also mein Kind hat Spielgeld, das haben ganz kleine Scheine. Renaissance, 15. bis 16. Jahrhundert. Mhm. Ne? 100-Euro-Schein, Stefan, hol mal raus. Sehr gut. 100 Euro 17. bis 18. Jahrhundert, Barock und Rokoko. Jetzt kommt noch der 500er. Ah, nee, 200er, Entschuldigung. 200-Euro-Schein, Stefan, hol mal raus. Hab ich nicht. Gelb. Gelb, genau. Und das ist das Industriezeitalter, dargestellt in Eisen- und Glasarchitektur des 19. Jahrhunderts. Und 500-Euro-Schein ist bestimmt die Zukunft. Nee, moderne Architektur, 20. bis 21. Jahrhundert, Farbe Violett. Ja. Das nervt mich immer ins Portemonnaie. Ich könnte mal kotzen, wenn ich das Portemonnaie aufmache und diese lilane Scheine sehe. Also ich habe die Scheine jeden Tag in der Hand. Alle Farben. Willst du uns mehr über deinen Job erzählen? Genau, du kannst uns ja mal sagen, was du beruflich machst. Ich habe sogar 1.000 Euro gefunden. Sprich, als Schein. Als Schein. Und ich muss sie behalten. Sprich, nein, ich muss sie nicht behalten, aber ich muss sie aufbewahren. Ja. Bis der Loser sich meldet. Hallo, ich habe 1.000 Euro. Der Loser im Sinne von Verlierer. Also, der es verloren hat. kurz zu den Scheinen noch. Ab 2010 gibt es neue Geldscheine. Ach, dann müssen wir die alten abnehmen. Schon wieder eine neue Währung? Sie werden ausgetauscht, die sehen identisch aus, haben aber höhere Sicherheitsstandards. Welches ist die häufigste Banknote? Was schätzt du? Die häufigste? Ja. 50er. 50er ist richtig. 50 Euro, 50 Euro. Nicht 5 Euro. 50er. Und welches ist die seltenste Banknote? Der 500er. Ne, 200 Euro. Ja, das ist die selteste Banknote. Mhm. So, und wie viele Druckereien gibt es in Deutschland, die Banknoten herstellen? Eine Bundesdruckerei. Falsch. Zwei. Und zwar hier Giesecke und Deriver. Wie heißen die? Heißt es Devria oder so? Für dich. René, Giesecke kennt man. Ja. Weißt du das alles oder lernst du vorher? Ich habe das recherchiert. Ich habe das extra nachgeguckt. Für unseren Zuhörer. Ja. Ja, ich freue mich. Ich finde das gut. Warte, jetzt ist deine Bewunderung weg. Übrigens, hol mal nochmal einen Geldschein raus. Man kann nämlich anhand des Geldscheines nicht nur ermitteln, welches Land. Deutschland hat immer X in der Seriennummer, sondern auch, in welcher Druckerei es gemacht wurde. Hol mal raus. Jetzt hier auf dem Tisch die Kohle. Mit abgerechnet. Das wusste ich zum Beispiel vorher auch nicht, dass die Plattennummer von der Druckplatte auf dem Geldschein drauf ist. Kann. Genau. Und zwar auf dem 50-Euro-Schein ist es hier an der Seite. Hier. Mhm. Hier. Da steht, das ist die Nummer der Druckplatte. Zeig's doch mal unseren Zuhörer. Und hier steht R027H3. Wenn ich die täglich gucke ich da immer auf. Ey, guck drauf. Aber sie sind auf jeden Fall. Nee, das mit dem Deutsch ist ja hier das X auf der Seriennummer, die hier groß steht. Ach so, du sagst und die Druckplattennummer, rein. Die Druckplattennummer ist hier klein. Ein deutscher Schein wird doch nur in Deutschland gedruckt, oder nicht? Ja, aber trotzdem gibt es ja unterschiedliche Druckplatten. Ja, das könnte in der Bundesdruckerei gedruckt worden sein. Dann fängt die Plattennummer mit R an, wie dieser Schein. Oder es kann ein P sein. Dann ist es Giesecke und Devrient, oder wie die heißen? Devrient, wenn die nicht heißen. Ja. Genau. Und die Bundesdruckerei sitzt in Berlin. Also das heißt, du hast einen Berliner Schein in deinem Portemonnaie. Ich bin ja auch aus Berlin. Ich habe gestern mal geguckt, die 500-Euro-Scheine scheinen alle aus Leipzig oder München zu kommen. Ja. Die andere Druckerei ist Leipzig-München, ja. Marien, ja. Die ist leer. Und wusstet ihr, dass die Geldscheine geheime Sicherheitsmerkmale haben? Ja. Das sind nicht die, ja, die sind ja geheim. Das sind welche, die nur durch Maschinen lesbar sind. Da wird irgendwie das Papier hoch angestrahlt oder angeblitzt mit bestimmten Licht. Ja, die nur unter bestimmter Hitze vielleicht auch. Ja, so eine, also wir kennen die normalen Sicherheitsmerkmale. Ne, so ankippende Scheins, Wasserzeichen und sowas. Und das unter Flur halten? Unter Flurlicht? Genau. Ist auch kein geheimes Sicherheitsmerkmal. Also die wir nachvollziehen. Und mit dem Stift. Genau, wo ich mich mal frage, ob das wirklich Sinn hat. Das ist. Na, der Stift ist halt bunt, oder? Ein minimales Sicherheitsmerkmal. Warte, nehmen Sie meinen Stift. Ja. Und auf den Euronoten sind Fehler. Echt? Wer weiß was? Auf den Euronoten sind Fehler. Geografische Fehler sind auf den Euronoten. Und zwar fehlt Zypern und es fehlt Malta. Dafür ist Nordafrika drauf, was ja überhaupt nichts mit Europa zu tun hat. Mhm. Und es ist drauf der asiatische Teil der Türkei. Ganz kurz nochmal zum Beispiel, der asiatische Teil der Türkei. Genau, ja. Und zwar ist es der Teil der Türkei, der in Asien liegt. Genau, sonst wäre es ja der europäische Teil der Türkei. Ja? Ja, so zu trinken. Ne, sie nuckelt schon die ganze Zeit an der leeren Kugel. Ja. Die würde ich mit Julia aufheben. Die hier willst du mal kosten? Darf ich mal kosten, ja. Warte. Boah, da ist voll Alkohol drin. Hm? Aber nicht wenig. 10,5. Oh ja, hier ist Kaipi drin. Ja, egal. Andere Sache, anderes Thema. Wasser, geht die eigentlich hin? Wohin? Wie? Geh nicht hin. Geh nicht hin. Wo gehen wir hin? Geh nicht hin. Okay, Marien weiß überhaupt nicht Bescheid, das ist sehr gut. Ich habe hier mal ein Video, Stefan, komm mal so rum, dass wir das sehen. Der Zuhörer, das ist was zum Anhören. Ihr kennt es vielleicht, Geh nicht hin, die Kampagne, die jetzt gerade im Internet läuft. Dürfen wir das spielen? Natürlich, wir gehen ja auch nicht hin. Also, ich würde dich mal bitten, darauf zu achten und dich auch, Enrico, wie viele Leute du von den, die hier abgelöst. So ein Hals, Alter. Politik. Kenn ich. Ich finde, das sind alles Versager. Weil wenn sie keine Versager wären, dann wären sie ja draußen im freien Leben, in der Wirtschaft, in der Kunst, wo auch immer. Es geht allen nur um Machterhalt oder so. Hast du dann irgendwelche Leute, die dir einen Schwachsinn erzählen, ja? Und dann sollst du den Scheiß auch noch glauben? Und wie sie wählen jetzt? Achso, du hast Angst wegen der Werbeeinnahmen und so. Deswegen machst du auch auf Saubermann, weil du denkst, so von wegen, dann wollen sie nicht mehr mit mir kochen, wenn ich jetzt irgendwo so eine Anti-. Ja, sie sind jetzt ein paar Deutsche. MTV-Moderator. Jan Hofer? Ach, Mike Krüger! Aber die ernsthaften Gründe sagen doch die anderen Leute bestimmt sowas wie, man kann nichts bewegen. Also ich finde eigentlich Wahlaufrufe... Detlef Buck. Namen. Ist nicht von Viva? Nee, Sarah Kuttner. Ist das nicht meine feuchte... War mal von Viva. Ja, wahrscheinlich, ich glaube das. Also meine Stimme zählt ja nicht. Also doch. Geh nicht hin. Geh nicht wählen. Geh nicht hin. Die in Berlin, die machen da ihr Ding. Wir machen unser Ding. Achtet bitte auf die Ausdrücke. Also wie die sich... Was sie versuchen zu vermitteln. Sind eh immer dieselben Regierungen an der Macht. Die Programme sind die gleichen. Wählen ist sinnlos. Macht keinen Sinn heutzutage. Für mich macht es keinen Sinn. Digga, ich geh nicht hin, ist so. Geh nicht hin. Geh nicht hin. Geh nicht hin zur Wahl. Ist alles kaputt. Kein Bock. So, Okay, was hat uns, was haben uns diese deutschen Prominenten, wollen wir mal den Stand, wie Prominente sind davon mal abgesehen, was wollen die uns sagen? Geh nicht hin. Wir sollen nicht wählen gehen. Ja, okay. Nee, was ist, wenn ich jetzt sage, die haben das gar nicht so gemeint? Nee, ist ja richtig, mag sein, ja. Das ist vielleicht das Negative aus. Genau, jetzt werden viele sagen, warum, dann gehe ich erst recht hin, wenn die sowas sagen. Also ich muss sagen, ich habe es gehört von einem Kumpel, der hat gesagt, hier, da machen welche deutsche Promis irgendwie Werbung dafür, man soll nicht wählen gehen. Wo ich dachte, hä, wie kann man so eine Meinung sein und die quasi Demokratie, wir können ja froh sein, dass wir wählen dürfen, das untergraben. Daraufhin habe ich mir den Spot halt angeguckt und dachte, echt, es kann nicht sein. Also sie argumentieren ja auch mit den Straßenargumenten aus Problembezirken, ja, macht ja halt keinen Sinn hier zu wählen und deine Stimme zählt nichts. Ne? Also sie versuchen ja schon eigentlich, finde ich, den Zuseher zu überzeugen. Aber erstmal, zu welcher Wahl soll man nicht gehen? Zur Bundestagswahl. Bundestagswahl am 27.09. Schön, dass das auf meinem Bildschirm abliest. Nein, das kann ich gerne erkennen, so kleben. Achso, ja. Nee, also es ist, es geht da um die Bundestagswahl. Aber der Spot ist gar nicht so gemeint. Ich gehe trotzdem nicht. Ja, du bist ja. Du kannst jetzt nochmal schnell sagen, du hast dich versprochen, weil du Alkohol getrunken hast. Also ich gehe auf jeden Fall hin. Ja, ist ja auch wurscht. Du bist ja auch so einer. Die Sache, gemeint war es halt nicht so. Und da kam noch ein zweiter Spot, da wurde es dann widerlegt. Aber kommt euch der Spot bekannt vor? Nö. Überhaupt nicht? Wie bekannt? Don't vote. Ach so. Stimmt. Also es gibt stimmt, in der stimmt, USA, stimmt, ja. Letztes Jahr war es gewesen, das ist doch das Vorbild dieses Spots, gab es diesen Spot mit den Schauspielern, Hollywood-Schauspielern. Ne? Da war unter anderem stimmt, Will Smith bei und... Na, wir machen es doch gerne nach, sowas. Wer hätte das gedacht, dass es aus Amerika kommt? Ja. Auf jeden Fall, da war es deutlich gewesen, weil da sagte der Schauspieler dann, er las von seinem Skript ab, don't vote, und dann guckte er rauf und sagt, macht doch gar keinen Sinn, ist total Quatsch, warum soll ich denn das erzählen? Hier wird die Auflösung erst im zweiten Clip geliefert, was ich sehr bedenklich finde, weil ich dachte, die haben Ding an der Klatsche. Nicht Sie? Ja, ich habe gedacht, die haben Ding an der Klatsche. Und es wurde gesagt, es sind Weltstars. Ja, also auf der Webseite der Macher steht, das sind Weltstars. Wen habt ihr alles erkannt? Von der Seite gerade? Das, ja, eben, das waren Weltstars. Der Köcher? Der Köcher? Ich weiß den Namen nicht. Also pass auf, ich sag euch mal ein paar Namen. Ihr sagt einfach, ob ihr den kennt und ihr sagt mir, was die von Beruf sind. Anne-Sophie Mutter? Schauspielerin. Falsch. Kenn ich nicht. Geigerin? Kenn ich auch nicht. Ach so. Okay. Buddy Ögün? Keine. Kein Weltstar? Kenn ich auch nicht. Das ist hier Digger. Hallo Sönke. Ach so. Ja, kennt man auch nicht so, ne? YouTube-Held. Jan Hofer? Nachrichten von der Tagesschau. Hätte ich nicht gewusst. Gucke kein ARD und kein ZDF, bezahle trotzdem meine GEZ-Gebühren. Ja, weil du musst. Massiv? Ja. Massiv, das ist eine Musikgruppe, ne? Rapper. Ja, Rapper. Ja. Dann Detlef Buck, habe ich erkannt. Das war groß. Regisseur, ne? Hier Sonnenallee. Sascha Lobo? Keine Ahnung. Ja. Danke, dass du sagst. Sascha Lobo ist ja der Alpha-Blogger überhaupt. Also Sascha Lobo, wer Sascha Lobo nicht kennt, der kennt das Internet nicht. Habe ich manchmal das Gefühl. Muss man nicht kennen. Ist der Punk, der oft zu sehen ist, jetzt auch im Vodafone-Werbespot mit der roten Mecke. Sascha Lobo. Werbung. Sehr schönes Buch hat er geschrieben. Die Dinge geregelt bekommen, ohne etwas zu tun oder irgend sowas. Nathalie Avellon. Sag mir was. Nathalie Avellon, Sängerin? Nee, deutsch-polnische Schauspielerin. Bernhard Brink? Ja, den kenne ich. Weltstar, Schlagersänger. Ja. Ey, ich merke mir Gnina, müsse ich da. Manuel Cortes, jetzt kommen wir in unsere Ecke. Den müsstest du kennen. Manuel Cortes? Ja. Verliebt in Berlin. Rocco. So was guck ich. Hätte ich auch nicht erkannt. Ich bin ja nicht verliebt in Berlin. Ja, wir hatten es aber als großes Thema bei unserem Blog gehabt. Ja, weil wir wissen nicht, wie der Schauspieler heißt. Ja, ich hätte ihn auch nicht erkannt. Dann Eleni ist irgendein Kind. Darf ja sowieso nicht wählen. Frage ich, warum mir sagt, dass ich nicht wählen gehen soll. Ja. Obwohl, die ist in dem anderen Spot, glaube ich, drin. Boris Entrup. Mach ihn. Boris Entrup müsstest du kennen. Hier, der Make-up-Artist. Ach Gott, aber der war doch nicht dabei. Nee, der mit seiner komischen Frisur. Die Kampagne besteht aus zwei Spots und der ist in dem zweiten dann zu sehen. Ja, okay, wie du meinst von Salat? Du kannst ruhig ganz ungezwungen reden. Ja. Nilam Farok. Ja, muss ich noch machen. Habe ich schon mal gehört. Schauspielerin. Patrice? Er ist MTV-Moderator. Ja. Und Patrice hat übrigens gesagt, wer die Ironie im ersten Spot nicht gesehen hat, ist ein Idiot. Ich muss mal schnell Salat machen. Ja, mach mal. Kannst du hier draußen machen. Soll ich das wegschmeißen? Nee, heb mal auf. Nee, Julia, für dich. Ist Apfelsaft. Ist Energy-Drink. Soll ich das wegschmeißen? Nee, heb mal auf. Kannst als Deko. Ich trinke es dann weiter, ja. Also Patrice fand ich ganz schön krass, hat gesagt, derjenige, der die Ironie im ersten Spot nicht verstanden hat, ist ein Idiot. Ja. Also fand ich völlig daneben. Patrice, falls du das hörst, finde ich nicht gut, ja, mich als Idioten zu beschimpfen. Erst sagen, man soll nicht wählen gehen und dann auf einmal im zweiten Spot sich was anderes überlegen, wa? Ja. Ganz schön scheiße. Mike Krüger war hin, ja, dabei. Muss man den kennen? Mike Krüger habe ich übrigens selber persönlich mal gesagt, dass ich nicht mehr hingehe. Ja. Und zwar in Leipzig 1999 in einer Leipziger Kneipe namens Spitz. Und da habe ich ihm gesagt, mit sehr hohem Alkoholpegel, weil er saß da gerade in Begleitung und ich habe ihn erkannt und da habe ich ihm erzählt, dass ich bald nicht mehr hingehe zum Bund. War nämlich mein letzter Tag gewesen, deswegen hatte ich diesen Alkoholpegel. Er hat mir ein Autogramm gegeben, obwohl ich gar keins wollte. Ja. Ich glaube, ich habe es heute noch, auf einem Bierdeckel. Er dachte wohl, er wird mich so los. Und du hast ja nochmal eine Runde bestellt. Für dich. Susanne Hoppe, Moderatorin pro 7Sat.1. Joe Rila und Tyron. Oder Tyron. Tyron sagt mir was. Mazzana, Ostberliner Rapper, macht irgendwie Musik. Ja, ja. Kenne ich überhaupt nicht. Alissa Jung, Schauspielerin und Moderatorin. Ja, habe ich schon mal gehört. Alexandra Kamp. Alexandra Kamp. Schauspielerin, die in den Staaten da viel. Ich mag die überhaupt nicht. Ich überlege gerade. Nee, so eine lange. Nee, hat sie nicht. Das war Verona Feldbusch. Ah, nee, hier, Gülcan. Gülcan war das. Markus Kafka. Ja. MTV. Franziska Knuppe. Keine Ahnung. Model, kenne ich auch nicht. Sarah Kuttner haben wir erkannt. Ja. Dennis Lisk habe ich nicht erkannt, obwohl ich die Band kenne, die absoluten Beginner. Aha, die sagen. Sandra Maischberger haben wir erkannt, ne? Moderatorin und Talkerin. Peter Nottmeier war jetzt, glaube ich, in dem Spot nicht mit dabei. Ja, genau. Ralf Richter haben wir auch erkannt. Ja. Raoul Richter, ja, ist doch hier Fußball, ne? Nee. War das nicht der? Weiß gute ich. Zeiten, schlechte Zeiten. Raoul, ach so, der, ja, der andere heißt irgendwie Louis Richter, glaube ich. Dann Tyron Wicked, Schauspieler ja, aus Knocking on Heaven's Door. Ja. Claude Oliver Rudolph haben wir sofort erkannt, ne, der sich nicht mal sicher ist, ob das überhaupt Sinn macht zu wählen. Alexandra Schreiber, Schauspieler, türkisch für Anfänger, war mit dabei. Und Susanne Sideropoulos. Gute Zeit, schlechte Zeit. Ja, kann man erkennen. Ralf Zacherl haben wir erkannt, Koch, TV-Koch. Und Denise Zich. Model und gute Zeiten, schlechte Zeiten. Genießt? Ja, wenn ich das Gesicht sehen würde. Ja, auf jeden Fall, das waren diese Weltstars, wie es auf der Webseite steht. Also ich muss sagen, da hat man wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen. Ja. Naja. Und wer hat den Spot gemacht? Keine Pro Bono TV und Politik Digital. Pro Bono TV, bekannt für NTV-Sendungen. Mhm. Ups, Entschuldigung, das war der Alkohol. Für die RTL-Sendung Raus aus den Schulden. Aha. Oder Bauerfeind auf Dreisat. Ja. Und der große Deutschtest. Ja, genau. Ja, mach mal hoch. Ja. Was hältst du von dem Spot? Also, du hast ja davon gehört, wie es aussieht. Also du kanntest es ja. Ja, hätte ich jetzt nur den Einspot gesehen, hätte ich mich auch gefragt, was das soll. Das heißt, ich mach nicht so doll. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand's blöd. Weil man muss es einfach mal so sagen, ich denke, die meisten, die den sehen, die denken einfach, ja, geh nicht hin. Ja, und das war's. Ich habe es so verstanden. Sie haben es ja auch, also macht ja keinen Sinn. Ich habe das schauspielerische Talent nicht erkannt, ja, wo uns versucht wurde mitzuteilen. Wenn wir das schon nicht erkennen, du weißt ja, wie naiv manche Leute ja, sind. Das glaube ich auch. Und das sind die Leute, die dann der Patrice halt als Idioten bezeichnet. Ne? Ja. Also ich fand's wirklich schlecht. Ich fand's nicht gut. Ja. Themawechsel? Ja, Themenwechsel. Hast du noch welche? Flashmob. Flashmob, alles klar. Wenn Sie an die Frage, was ist ein Flashmob? Willst du es kurz erklären? Ja, es ist ein spontaner Menschenauflauf, würde ich sagen. Ja, mit einem Ziel. Muss es ein Ziel haben? Nee, die machen ja was. Ist ja nicht nur, also sonst wäre ja jede Demonstration ein Flashmob. Ja, wie ist denn das deutsche Wort für Flashmob? Flashmob heißt, also ist, ich glaube, es gibt Flash kein deutsches ist doch so Wort. Wie Flash Blitz, spontan. Plötzlich da, ja. Mob, viele. Ja. Also es, genau, das ist nämlich auch, Leute sind auf einmal da, ganz ja, viele, und dann sind sie auf einmal wieder weg. Und was machen sie in der Zeit, wo sie da sind? Für irgendwas demonstrieren? Nee, seltsame Dinge. Und zwar, sie gehen zum Beispiel, in Amerika haben sie die Central Station, glaube ich, in New York bevölkert und plötzlich sind sie stehen geblieben, haben sich nicht mehr bewegt. Und die anderen Leute waren total irritiert. Hä, was ist denn hier los? Und dann irgendwie nach 2-3 Minuten haben sie auf einmal ganz normal weitergemacht und sind in der Menge verschwunden. Also wie als wenn die Zeit stehen bleibt. Also das ist ein Flashmob. In Deutschland haben sie zum Beispiel einen Flashmob gemacht bei der Bundeswehr mal. Also war so eine Bundeswehr Takte auf einer Tür auf einem Marktplatz und die Leute, der Flashmob war, dass die Leute, die damit beteiligt waren, theatralisch auf den Boden fallen. So, als wenn sie erschossen werden oder so, ne? Um, also da hat es diesen Demonstrationsaspekt gehabt. Wir sind so, und die anderen Leute, die davon nichts wussten, guckten dann halt komisch und dann lagen die ganzen Leute auf dem Boden rum und andere Mitbeteiligte sind rumgelaufen mit Kreide und haben die Silhouette nachgezeichnet. Und dann auf einmal mit dem Schlag der Kirchturmuhr sind aufgestanden, alle verschwunden und du hast nur diese Silhouetten auf der Straße gehabt. Ja, das ist halt ein Flashmob. Oder im Apple Shop haben sie es mal gemacht. Im Apple Shop haben die Mitarbeiter beige Hosen und blaue Shirts an. Und dann sind halt ganz viele Leute in den Laden gestürmt, alle mit diesen beigen Hosen und den blauen Shirts. Ja. Und haben sich dahingestellt, dass die Kunden verwirrt waren, wer jetzt der Ansprechpartner ist. Ne? Ja, ja. Also das ist ein Flashmob. Und Flashmobs sind in Braunschweig verboten worden. Mhm. In Braunschweig. Genau. Und zwar folgender Hintergrund. Es war ein Flashmob geplant oder ist geplant. Ja, ist ja auch ein Sicherheitsaspekt. Ja, denke ich mal. Wieso? Die Leute, eigentlich hat man mit dem Flashmob nichts Böses vor, außer Leute zu irritieren. Ne? Manchmal will man auch was damit rüberbringen. Mhm. Und der Flashmob, der geplant war, in Braunschweig war, auf dem Rathausplatz ein Picknick zu machen. Das heißt, alle Leute kommen da hin, picknicken da und dann gehen sie wieder. Ne? Ja, ist eigentlich verboten. Eigentlich ganz friedlich. Ja. In Braunschweig wurden Flashmobs jetzt verboten. Der Macher, der Organisator dieses Flashmobs wurde beauftragt, alle Leute darüber zu informieren, dass dieser Flashmob nicht am 8.8. stattfindet. Um 16 Uhr, glaube ich, oder irgend sowas. Ja. Soll man mal recherchieren, wann man da nicht hingehen soll. Und das Ordnungsamt hat es halt veranlasst, dass er das die Runde machen muss. Und jetzt weißt du, was die Begründung ist, warum keine Flashmobs in Braunschweig gemacht werden dürfen? Der Ordnungsamt-Mitarbeiter hat dem Veranstalter, möchte ich mal meinen in Anführungsstrichen, gesagt, dass der öffentliche Raum in Braunschweig ist nur dafür bestimmt, um von A nach B zu kommen. Das heißt, um von der Arbeit in die Wohnung zu kommen, von der Wohnung zum Einkaufen und vom Einkaufen wieder nach Hause. Ja. Und das ist doch völlig daneben. Also in Berlin, ja, um mal Werbung für Berlin zu machen. Berlin darf man sich hinsetzen an einem Brunnen, man kann dort eine Scheibe Brot essen, Bier trinken, man kann sich irgendwo auf den Platz stellen, kann gucken. Nein, Bier trinken darf man. Liebe Braunschweiger, falls ihr mal halt mehr als, falls ihr raus wollt mal und nicht nur schnell zur Arbeit rennen, A nach B. Ja, dann kommt einfach nach Berlin. Ne? Ja. Und denkt daran, in Braunschweig, der Flashmob findet nicht statt. Kein öffentliches Picknick am 8.8. Ja. Nicht hingehen. Geh nicht hin. Geh nicht hin, genau. Passt doch wieder, da hat sich der Kreis geschlossen. Ja, geh nicht raus, genau. Leo hat die Anspielung gemacht auf den Spreeblick. Der hat nämlich das parodiert mit der Sache, geh nicht raus. Ach so. Ja, weil Wetter, draußen ist Wetter und so. Und ja, draußen wird eh überbewertet. Ja. Okay, wollen wir erstmal ein bisschen Musik machen? Ja. Wir haben ja heute noch eine Verlosung. Genau, gleich zwei. Kommt das Gewinnspiel. Zwei Verlosungen, genau. Eine Überraschung noch und dann unser Unazuki-Gewinnspiel. Genau. Und ja, dann bis gleich. René, wir hören ein bisschen Musik, ne? Ich habe heute mal einen Song rausgesucht bei mevio.com und den hören wir uns jetzt an. Viel Spaß. Arena Training again. Seen our share of rain. May not be a record, but it's soggy just the same. And I worry about the flowers being washed out by the showers. 'Cause when the rain comes down, it starts to drown the tender blooms of spring. I've done and said, and the crying gets me wetter, but it also gets me better. When the sun comes out, there is no doubt the joy was worth the pain. The garden still grows, the garden still grows. Though there were days I thought the sun. Ja, ich würde sagen, wir sind zurück. Ja. Oh, ich raschel hier. Entschuldigung. Du raschelst. Du hast schon die... Ich habe schon die Lose hier, aber wir haben noch keine Losfee. Und zwar geht es heute jetzt um die Una Zucchini. Ja. Ich mach mal meine an. Ja. So. Wollen wir jetzt und ganz euphorisch raus. Wollen wir jetzt was verlosen? Ja. Die Una Zucchini nickt. Marin, du hast auch hingenickt. Nicht so schnell, wir sind gerade erst wieder zurück. Wir müssen erst mal sagen, was wir überhaupt veranstaltet haben. Genau. Und zwar unter www.kamikaz.de gibt es ein paar Una Zucchinis. Ja. Zwei davon haben wir zur Verfügung gestellt, gekriegt, unter euch zu verlosen. Orakelpüppchen. Dein Orakelpüppchen. Stefan, erzähl mal. Beitrag 3508 hat René diese Orakelpüppchen vorgestellt und ihr könnt dieser Puppe Fragen stellen. Sie antwortet, indem sie nickt oder den Kopf schüttelt. Genau. Ein oder zweimal, also definitiv oder halt nicht definitiv. Und es gibt ganz, ganz viele verschiedene davon. Und viele davon sind gar nicht mehr zu kaufen. Genau. Welche sind nicht mehr zu kaufen? Warte mal. Das sieht man auf der Webseite kamikaz.de. Hör mal, mach mal nicht so ein Geräusch. Hier ist doch ein Mikrofon und die Puppe, die kriegt eine Scheibe, wenn sie nicht weiß, ob sie darauf reagieren soll. Ich frag sie jetzt mal. Mal Leo. Ich wollte irgendwas fragen, jetzt habe ich es vergessen. War es Leo oder der Alkohol, der mich das zum Vergessen gemacht hat? Der Alkohol. Was wollte ich sie eigentlich fragen? Dürfen wir nicht verlosen? Ja, sie nickt. Okay. Dann würde ich sagen, also ihr habt uns fleißig Fragen geschickt. Ich kippe mal die Tüte. Ja, okay, ganz so fleißig war es nicht. Sie schüttelt mit dem Kopf. Ah, doch, ich finde schon, also es sind schon ein paar Zettelchen hier. Also mehr als 10 sind es. Nein, das ist schon, es sind weit mehr. Was möchtest du? Eine Frage stellen. Achso, ich wollte sie was fragen. Und zwar würde ich sie fragen, gehst du hin? Gehst du hin? Ja, sie geht hin. Also die Una Zucchini geht hin. Oh, hier ist noch einer. Oh! Hätten wir fast vergessen. Hättest du mein Los fast vergessen. Ich hab die Tüte. Leo, pass auf, hier ist ein Kabel. Ich würde sagen, ja, Marin, zieh einfach mal einen der Zettel. Genau, und ihr solltet uns ja Fragen schicken, ja, die wir der Una Zucchini stellen. Und Marin wird jetzt gleich den ersten Gewinner ziehen. Wollen wir Marin die Augen verbinden und fünfmal drehen? Nee, sind ja, ich habe hier... Ich habe eine Brille. Ich habe es auf Zettel... Nimm die Brille bitte ab. Nimm mal die Brille ab, ja. Ich habe es auf Zettel geschrieben und habe die ein bisschen zerknüllt und habe die Zettel hingelegt. Und ja, zieh mal einen Zettel. Und zwar Gewinner Nummer 1. Ja. Natürlich, wir sind nicht dabei, wir dürfen... Ich darf das aufmachen. Ja, mach und auf. Und darf das auch lesen. Wenn du es lesen kannst, ich habe es geschrieben. Auch handschriftlich auch noch, ja? Ja. Oh Gott. Erstmal, Gewinner Nummer 1 ist... Oh Gott. Okay, und die Frage? Gibt es Segelschiffe mit 3 Rümpfen? Okay, ich frage mal die Una Zucchini. Moment, jetzt. Gibt es Segelschiffe mit 3 Rümpfe? Nein, gibt's nicht. Nein. Definitiv nein. Definitiv nein. Also Irmgard, es gibt keine Segelschiffe, die 3 Rümpfe haben. Wie kommst du auf so eine Idee? Ja, komisch. Und sie sagt ja. Immerhin, du bekommst eine Una Zucchini. Herzlichen Glückwunsch. Genau, ich werde den Zettel mal irgendwie hier hin tun. Dann zieh mal bitte noch einen. Und die anderen Zettel, Leo, dass du dir dann in Ruhe durchlesen. Wer ist der zweite glückliche Gewinner? Der Name ist hier? Lilly. Ja. Lilly. Wird es zu Weihnachten schneien? Okay. Una Zucchini, wird es zu Weihnachten schneien? Ja. Okay. Na, das wird ja eine tolle Weihnachten. Ja. 100%ig ja. 100%ig ja, na siehst du. Also, wir verlassen dich auf dich. Wir verlassen uns auf dich. Irmgard. Lilly und Irmgard, ihr bekommt eine Una Zucchini und wir wünschen euch sehr viel Spaß damit. Mit eurem neuen Spielzeug. Ja, wir haben, entschuldige, wir haben nur 2. Ich kann nochmal. Ja. Du möchtest gerne nochmal. Ja, nee, das können wir leider nicht machen. Du kannst dir. Ja, ist ja gut. Du kannst gerne so eine Frage stellen, wenn du möchtest. Beim nächsten Mal haben wir auch wieder ein Gewinnspiel und da kommen wir gleich zu. Was kann man denn da gewinnen? Was kann man da gewinnen? Wie beim nächsten Mal? Nein, auch dieses Mal. Achso, ja, ja, beim nächsten Mal. Ja, müssen wir ziehen. Oh, jetzt kommen hier schon die ganzen Salate. Jetzt geht's langsam ans Essen. Oh. Ja. So, also, dann wollen wir mal das andere Gewinnspiel, genau. Und zwar ist im Moment, ich habe mir hier einen Zettel, da ist er. Una Zucchini, wollen wir noch was verlosen? Nein, sagt sie. Okay, ja, genau. Jetzt verlosen wir es nicht, aber ihr könnt es in der nächsten Sendung haben. Und zwar gibt es einen Film, der heißt Meine Daten und ich. Und dort wird... geht es um Datenschutz und wie quasi in Deutschland mit unseren Daten umgegangen wird. Mhm. Und diese DVD würden wir gern verlosen. Ich habe es mir schon angeschaut, der Film, es ist sehr interessant und ich muss sagen, ich bin ja auch ein bisschen Politik verdrossen und so und man interessiert sich auch nicht für alles. Deshalb gehst du ja nicht hin. Ich gehe auf jeden Fall trotzdem hin. Ja. Und dieser Film macht das wirklich ein schönes Häppchen, dieses Datenschutzthema. Kann ich echt empfehlen. Und Ich empfehle euch auch, den Film anzugucken. Ihr könnt euch den Trailer mal anschauen, um zu sehen, wie er gemacht ist, unter www.meinedatenundich.de. Der Film ist gemacht von den GM Films, eine Berliner Firma. Und wir verlosen 3 DVDs. Mhm. Wir haben uns vorhin Gedanken gemacht, was ihr dafür tun müsst, um diese DVD zu bekommen. Wir machen es wieder mit dem Losverfahren. Und ich würde sagen, schreibt uns doch einfach mal auf, welche Daten in euren Augen die wertvollsten sind, die ihr halt nicht rausgeben. Ne? Also welche Daten sind für euch am schützenswertesten? Ihr wollt irgendwas bestellen im Internet und dann werden eure Daten abgefragt. Genau, und was würdet ihr da wohl sagen? Definitiv nicht. Also ja. das würde ich... Ja. So kann man sagen. Da sind wir gespannt. Genau. Ist vielleicht genau der passende Augenblick, um die Kontaktmöglichkeiten zu nennen? Ja, das kann ich machen. Also, wenn ihr mitmachen wollt, schickt uns eure Daten, aber natürlich nur die, euren Namen zum Beispiel, ne? Und was wir gesagt haben, welche Daten ihr niemals rausgeben würdet. Schickt uns eine E-Mail an blog@juba.de oder nutzt das Kontaktformular im Blog bzw. die Kommentarfunktion. Ansonsten könnt ihr auch anrufen und ja, uns das Ganze erzählen unter Berlin 030 202 36803. Ja, und eigentlich habe ich jetzt, ich hätte jetzt noch ein Thema gehabt, recht aktuelles, und zwar geht es dort um die MacBooks, die es bei Otto zu kaufen gab für 49 Euro. Die gab es ja nicht zu kaufen. Die wurden bestellt. Ich würde sagen, wir verschieben das Thema in die nächste Sendung. Ja. Oder was meinst du zeitlich? Das schaffen wir nicht mehr. Ne? Was hast du noch? Ich habe noch die neue Auflage des Dunes. Die 25. Auflage. Okay, ist jetzt auch nicht zeitlich nicht, so. Nein, das kommen wir auch beim nächsten Mal. Dann machen wir das in der nächsten Sendung. Ja, weil die Frauen wirken. Ja, es gibt hier gleich Essen, Ja. Dann möchte ich zum Schluss nur noch, bevor wir Feier machen, 2 Tipps, die zeitlich wichtig sind. Und zwar, die Einschulungszeit steht ja bevor. Ja, nach dem und Geld. Rewe bietet an Schultüten, 250.000 Stück. Und ihr könnt diese Schultüten abholen bei Rewe direkt. Einfach in euer Rewe-Geschäft gehen und ihr kriegt kostenlos eine Schultüte mit gesunden Sachen. Also es geht dort um gesunde Ernährung für Schulkinder. Hm. Versucht euer Glück. Es müssen Zettel auch ausliegen bei den Rewe-Märkten. Achso, aber wenn alle wach bei Rewe wenn leer, ist leer. Leer. 250 Stück bundesweit. Ab wann? An dem Wochenende, wo die Einschulung ist. Ach, okay. Ne? Also der 5. September. Müsste am 5. September sein. Guck nochmal nach www. 29.8. Für Brandenburg. Achso, schaut mal unter www.rewe.de und dort bei den Aktionen ist es aufgeführt. Und noch einen kleinen Link-Tipp zum Schluss, und zwar filch.net, also filsh.net. Dort könnt ihr, wenn ihr YouTube-Videos nicht am Rechner anschauen wollt, sondern lieber vielleicht, weil der Inhalt auch als Audio transportierbar ist, euch als MP3 runterladen wollt, könnt ihr dort den Link des YouTube-Videos eingeben und einen MP3 daraus generieren. Ladet die runter. Und könnt euch das dann anhören, quasi auf dem MP3-Player. Ja. Sehr empfehlenswert für Dokumentationen. Geht auch Videos, geht auch, ne? Ja. Ja. Genau. Okay. Das noch als Linktipp zum Schluss. Was hast du da jetzt? Nichts. Ich habe hier nur meine schwarze Tasche weggenommen, weil hier ja schon der Tisch eingeräumt wird. Ja. Ja, genau. Wir werden jetzt hier verdrängt. Wir müssen Schluss machen, sonst. Wir dürfen zum Essen noch bleiben. Keine Frage, wir sehen euch wieder. Ja, in 2 Wochen, ne? Ja. Genau, also macht euch eine schöne Zeit, kommt gut durch den Sommer und denkt ans Gewinnspiel. Meine Daten und ich. Meine Daten und ich. Und wie ich würde sagen, in der nächsten Sendung. Wollen wir es in der nächsten Sendung schon auslosen? Kann man machen. Oder wollen wir es noch in die übernächste Sendung? Nee, mach's mal nächste Sendung. Wir machen in der nächsten Sendung, genau. Weil es ist ein wichtiges Thema, Datenschutz. Ja, ja setzt euch damit. Ich mache hier schon Platz. Ja, also der Tisch wird dir weggeräumt, das Mikro muss auch gleich weg. Schlimm, ey. Ja. Also, wir hören uns in 2 Wochen, ne? Und tschüss. Macht's gut, tschüss. Sag tschüss, Marien. Tschüss. Tschüss. Julia auch nochmal. Lena, sag tschüss. Nicht winken, das hören die nicht. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle 2 Wochen neu. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verlag.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel.